das ist nicht die Geschichte, die ich erzählen wollte. Ich wollte eine Geschichte über ein Land erzählen, was irgendwie es anders macht und uns seine Grenzen austestet und irgendwie. Die deutsche Regisseurin Irja Bernsdorf ist vollkommen aufgelöst. Seit 3 Monaten arbeitet sie gemeinsam mit dem bhutanischen Bauern Sangay an der Umsetzung einer Serie für das bhutanische Fernsehen, die für eine unabhängige und nachhaltige Landwirtschaft werben soll, um den jungen, orientierungslosen Bhutanern eine attraktive Alternative zum Stadtleben zu bieten. Wirtschaftswachstum war für die 700.000 Bhutaner, die jahrhundertelang von der Landwirtschaft lebten, nie eine entscheidende Größe. Aber die Globalisierung hat mittlerweile auch das verwunschene Königreich eingeholt. Die Städte wachsen rapide, die Bevölkerung verlässt zunehmend das Land, minderwertige indische Importprodukte ersetzen die heimischen Erzeugnisse. Sangay und Irja versuchen gemeinsam, diese Entwicklung aufzuhalten. Doch nach der Anfangseuphorie treten die kulturellen Unterschiede zwischen der deutschen Regisseurin und dem bhutanischen Bauern in den Vordergrund. Und die Zusammenarbeit wird zur Zerreißprobe. Okay, I'm not blaming you. Yes, you are blaming me. Excuse me, you are blaming me. It's not blaming you, yes, but it's not working. Yes, you are blaming me. Irja Bernsdorf gelingt mit The Farmer and I ein beeindruckender Dokumentarfilm über den interkulturellen Versuch, die Schattenseiten der Globalisierung abzuwenden, um das Paradies Bhutan zu schützen. Darling, bis jetzt ist es nur fast ein Buch. Oh. Aber es wird doch ein Film, Liebes, weil es ja um mich geht, oder nicht? Ja. Du weißt schon, es geht hier um Londons führende Fashion-PR. Ja, fabelhaft. 1992 flimmerte die erste Folge der BBC-Serie Absolutely Fabulous über die Bildschirme, in der die PR-Agentin Edina Monsoon, genannt Eddie, und ihre beste Freundin Patsy die Londoner Modewelt in Atem halten und Eddies spießige Tochter Safi zur Verzweiflung treiben. Es folgten weitere Staffeln, Auszeichnungen für die Hauptdarstellerin und Drehbuchautorin Jennifer Saunders und es entstand ein regelrechter Kult um diese Serie, in der sich Frauen zum ersten Mal so richtig daneben benahmen oder sich einfach das herausnahmen, was Männer, seit die Bilder laufen lernten, auf der Leinwand zu machen. 24 Jahre später geben Eddie und Patsy nun ihr fabelhaftes Leinwanddebüt. Das Setting ist dasselbe, nur sind die beiden PR-Agentinnen nicht mehr die Jüngsten. Allerdings weigern sie sich nach wie vor standhaft zum alten Eisen zu gehören. Eddie will Kate Moss als neue Klientin gewinnen, doch blöderweise stößt sie das Model versehentlich von einem Balkon in die Themse. Oh, Eddie! Du hast Kate Moss umgebracht. Deinetwegen habe ich meinen Job verloren. Und jetzt bin ich auch ein Nichts, genau wie du. Eddie und Patsy fliehen an die Côte d'Azur, um sich einen Millionär zu angeln. Denn wegen der Moss-Misere sind die beiden bankrott. Die Polizei und Eddies Tochter Safi nehmen die Verfolgung auf. Absolutely Fabulous, der Film, stellt sämtliche Geschlechterklischees auf den Kopf. Verrückte Outfits, pointierte Dialoge, Gastauftritte von Stars und Sternchen und viel Glamour inklusive. Fazit: Absolutely Fabulous. Wenn ich also einen Stein in den See schmeiße, dann habe ich so konzentrische Ringe, die entstehen. Wobei dann eben der Mittelpunkt ist das Teure und je weiter ich rausgehe, desto günstiger wird es. So ist jede Stadt dieser Welt eigentlich aufgebaut. Nur Berlin nicht. Berlin ist in. Arm, aber sexy und vor allem bezahlbar. Geradezu spottbillig im Vergleich zu London oder New York. Wer kann, investiert mit größtmöglicher Rendite. Staatlicher Wohnungsbestand wird privatisiert, Mietwohnungen werden zu luxussaniertem Eigentum, langjährige Mieter mit legalen und illegalen Methoden vertrieben. Ich habe ein zugemauertes Badfenster. 4 Jahre lang hat der Berliner Regisseur, Kameramann und Produzent Andreas Wilke Makler, Mieter, Investoren, Eigentümer, Stadtplaner und Politiker in der Hauptstadt begleitet und die sich gegenüberstehenden Positionen dokumentiert. Du gehst jetzt mal nach Hause? Nein, ich lasse mich von Ihnen überhaupt nicht drucken. Beiläufig legt der Filmemacher die Gentrifizierungsmechanismen offen. Die Stadt als Beute ist ein schonungsloser Film über den Wandel und den Ausverkauf der angesagten Metropole Berlin.